بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Die Geschichte heute sind wir an einem neuen Punkt in der Sira angelangt, und zwar geht es um, je nachdem wie weit wir kommen werden, das erste Thema heute ist die Abänderung der Qibla. Das heißt, die Veränderung der Qibla. Der Prophet عليه الصلاة والسلام hatte in Mekka vor der Auswanderung immer in Richtung Baitul Maqdis gebetet, Richtung Jerusalem gebetet. Und er hat nicht in Richtung der Kaaba gebetet, außer dass er immer so gebetet hat, der Prophet. Er hat sich so hingestellt, dass die Kaaba vor ihm war, in Richtung Al-Quds, in Richtung Jerusalem. Und das zeigt uns, dass sowohl die Kaaba hat für uns einen hohen Stellenwert, als auch Al-Quds, als auch Jerusalem und besonders die Moschee in Jerusalem und das ganze Gebiet, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte, الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ, dass wir ringsherum gesegnet haben. Und deswegen ist es Teil unserer Religion, dieses Gebiet zu mögen und uns dafür einzusetzen, und niemals dieses Gebiet aufzugeben, sondern es ist Teil der Religion. Und deswegen kann ein Muslim sich niemals damit zufrieden geben, dass er zum Beispiel, wie heutzutage verhandelt wird, dass man die Muslime einen Teil von Al-Quds bekommt, einen Teil an die Israelis geht und so weiter und so fort. All dies ist, Alhamdulillah, nicht nur aus religiöser Sicht eine Ungerechtigkeit, sondern, wie wir auch schon mal darauf hingewiesen haben, in einem Unterricht, sogar gemäß dem internationalen Gerichtshof. Sogar, das heißt, sogar die Nicht-Muslime, die sind alle sind der Meinung, die von höchster Instanz. Ich rede nicht von den Nachbarn Josef und Georg, sondern ich rede von den Juristen höchster Instanz vom internationalen Gerichtshof. All die sind der Meinung, dass das, was heutzutage in Palästin, auf Deutsch Palästina, geschieht, ist eine absolute Ungerechtigkeit. Und so etwas wie den Staat Israel darf es laut internationalem Gesetz überhaupt gar nicht geben. Ja? Und deswegen wird es auch die Ungerechtigkeit weiterhin dort geben, weil kein Mensch wird sich damit zufrieden geben, aus weltlichen Gründen schon nicht, dass ihm die Häuser, sein Haus weggenommen wird, sein Grundstück weggenommen wird. Dann erst recht nicht, wenn es aus religiösen Gründen geht. Deine Moschee, ihr müsst euch vorstellen, was unsere Geschwister, die in Al-Quds leben, was sie für eine Erniedrigung erleben, allein schon die Tatsache, dass dort kein Muslim in die Moschee gehen kann mit einem palästinensischen Pass, das gibt es gar nicht, sondern die sind dort mit israelischem Pass. Ja? Das heißt, sogar die Muslime, die dort wohnen und zur Moschee gehen dürfen, sie haben einen israelischen Pass bekommen, sozusagen, als würde die Regierung ihnen zeigen, jawohl, wir lassen unsere Bürger hingehen, wo sie wollen, und respektieren die Rechte und weiß nicht was. Aber die eigenen Palästinenser, subhanallah, die dort noch vor 50, 60 Jahren regelmäßig hingegangen sind, sie dürfen nur noch von weit über die Mauern schauen und sie dürfen nicht einmal zu diesem Haus gehen, zu dieser Moschee gehen, das ist ein Heiligtum von den Muslimen, ist zweifellos. Und all das, was erzählt wird von den Leuten, dass angeblich dort der Tempel von der Heikal von Suleiman a.s.w. sei, all das ist eine Fabel, eine Geschichte. Sie fundiert auf keinem festen Wissen. Und wir sagen, selbst wenn es der Fall wäre, selbst wenn, so war Suleiman a.s.w. ein Muslim und er war kein Jude und er war kein Christ. Und er war ein aufrichtiger, gottergebener Mensch, der dem Islam gefolgt ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat über Suleiman und über seinen Vater Dawud alayhim as-salatu was-salam schöne Worte gesprochen im Koran al-Karim. Der Prophet alayhi as-salatu was-salam hat also in der ganzen Periode, gemäß der richtigeren Ansicht, in der ganzen Periode von Mekka, der mekkanischen Periode, in Richtung Beit al-Maqdis, in Richtung Al-Quds gebetet. Und nachdem der Prophet a.s. ausgewandert ist nach Medina, hat er weiterhin nach Al-Quds gebetet, allerdings nur ungefähr 16 oder 17 Monate lang, wie es authentisch überliefert worden ist. Also das heißt ein gutes Jahr. Und mitten im Monat Rajab, des zweiten Jahres nach der Hijra. Also wir Muslime, wir fangen mal an, wenn wir sagen, im Jahr 2 oder 3 oder 1432 sind wir jetzt, ja, meinen wir damit die Anzahl der Jahre nach der Auswanderung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Mitten im Monat Rajab, das ist der siebte Monat des zweiten Jahres nach der Auswanderung, hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass er sich von Al-Quds abwenden soll um 180 Grad in Richtung der Kaaba, und zwar die Qibla von Ibrahim und Ismail alaihi wassalatu wassalam. Und Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah ta'ala, der Imam der Tabi'in, hat gesagt, dass das ziemlich genau 2 Monate vor der Schlacht von Badr war. Deswegen könnt ihr euch denken, dass wir, wenn wir damit heute fertig werden, über die Schlacht von Badr als nächstes sprechen werden. Oder nächstes Mal. Das heißt, 2 Monate vor der Schlacht von Badr, das wäre dann gemäß der meisten Gelehrten am 17. von Rajab gewesen. Der 17. Rajab im Jahr 2. Denn was kommt 2 Monate nach Rajab? Kommt der Monat Ramadan. Und da hat ja die Schlacht von Badr stattgefunden. Und am 17. Rajab, 2 Monate vorher, das ist die Ansicht der meisten Ulama, das heißt mitten im Rajab kann man mehr oder weniger sagen, wenn man die 2 Tage vernachlässigt, da hat die Abänderung der Qibla stattgefunden. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiterhin nach Al-Quds gebetet hatte, auch nach der Auswanderung, das heißt weiterhin, das heißt die ganze Zeit in Makkah und auch nach der Auswanderung, war ein Grund natürlich dafür, dass die Juden mit ihm in dieser Hinsicht mehr oder weniger zufrieden waren. Und manche Ulama sagen, dass der Prophet alaihi salatu wassalam, da gibt es Hinweise darauf in den Hadithen, dass der Prophet alaihi salatu wassalam am Anfang seiner Periode in Medina versucht hat, so oft wie möglich den Juden etwas nachzumachen, solange es natürlich erlaubt ist, um sie zu gewinnen. Um ihnen zu zeigen, ich bin ein Prophet, genauso wie die Propheten, denen ihr gefolgt seid. Deswegen folgt mir, dann werdet ihr recht geleitet sein. Und deswegen sagten sie, wie es in einer Überlieferung heißt, يُخَالِفُنَا مُحَمَّدٌ وَيَتَّبِعُ قِبْلَتَنَا. Das heißt, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haben sie natürlich nicht gesagt, aber wir sagen das aus Anstand dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegenüber und allen Propheten gegenüber. Sie sagten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam folgt uns nicht, aber unsere Qibla folgt er. Und sie hatten darin ihren Wunsch gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wollte, dass sie zu ihm kommen, dadurch, dass er ihnen nachmacht. Und sie haben darin die Hoffnung gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von seiner Religion abkommt und immer mehr in Richtung Juden rückt. Manche Ulama, rahimahumullah, haben gesagt, dass der Prophet alaihi salatu wasallam am Anfang der Periode von Medina in Richtung Quds gebetet hat, um die Juden für sich zu gewinnen. Aber das ist falsch, sondern das war schon vor der Auswanderung der Fall, wie wir vorhin schon gesagt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, er mochte das eigentlich gar nicht in Richtung Quds beten. Im Sinne von nicht, dass er das nicht akzeptiert hat, natürlich hat er das akzeptiert. Aber innerlich, innen drin, hat er sich gewünscht und öfter in Richtung Himmel geschaut und danach sich gesehnt, dass doch Allah subhanahu wa ta'ala Jibril schickt, dass die Qibla gewendet wird in Richtung Mekka. Und der Prophet alayhi salatu wassalam wollte dies offensichtlich, weil das die eigentliche Qibla der Propheten vor ihm gewesen ist. Und damit er sich vollkommen von den Christen, den Juden unterscheidet. Denn auch wenn er am Anfang sich ihn, immer ihnen nachmachen wollte, später umgekehrt. Später wollte er absichtlich etwas anderes machen als sie. Und deswegen in dem Jahr, wo er gestorben ist, hat er was gesagt? Er sagt, wenn ich bis nächstes Jahr noch lebe, dann faste ich auch den 9. noch hinzu. Ashura. Wir haben Ashura gefastet und viele Brüder haben auch Tasu'a mit dazu gefastet. Warum? Damit man sich von den Juden unterscheidet. Und das ist ein schöner Beweis dafür, dass diese Sache von Nachahmen und Unterscheidung von anderen Menschen, dieses Gesetz, wo der Prophet a.s. gesagt hat, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, das heißt, wer ein Volk ähnelt, egal zu ihnen, das gilt nicht nur, solange die Menschen noch leben, sondern das gilt auch, wenn die Menschen bereits schon gestorben sind. Denn manche Leute kommen und sagen, ja, wenn der Prophet a.s. hat ja angeordnet, dass man seinen Bart wachsen lassen soll. Dann sagen manche Leute, ja, aber das war früher der Fall. Früher, die Götzendiener haben Schnurrbärte gehabt und haben ihren Bart rasiert. Und deswegen hat der Prophet gesagt, unterscheidet euch von ihnen und lasst ihn wachsen. Aber heutzutage, die Leute, die sagen, wenn das umgekehrt der Fall ist, dann brauchst du nicht mehr deinen Bart wachsen lassen. Und die Antwort lautet, nein. Nein, weil das ist erstens, nur weil ein Mensch gestorben ist, dann heißt es nicht, dass du ihm nicht mehr nachmachen kannst. Ja, stell dir mal vor, heutzutage kommt jemand auf die Idee und betet genauso, wie Pharaon gebetet hat. Dann wird er wohl, wenn man mit Pharaon die Hölle geht zusammen. Auch wenn Pharaon schon gestorben ist. Das heißt nicht, dass du ihn nicht mehr nachmachen kannst. Du kannst ihn sehr wohl nachmachen. Du kannst auch den Christen von früher nachmachen. Du kannst auch den Götzendiener von früher nachmachen. Das ist also kein Grund, nur weil jemand gestorben ist, dass es nicht mehr möglich sei, ihm nachzumachen. Und außerdem ist es eine Sunna, gehört es zur natürlichen Veranlagung des Menschen. Und der Prophet a.s. hat es angeordnet, ohne es von der Masse der Menschen abhängig zu machen. Außer die meisten Menschen sowieso rasieren wollen. Die Leute denken immer, die haben ein falsches Bild. Bei lesen wir im Koran hierzu eine Aya in Surat al-Baqarah auf der Seite 22 am Anfang des zweiten Juz' des Koran. Allah Azza wa Jal sagte, und das widerspiegelt den Wunsch des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Qibla abgeändert wird und dass Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala alles sieht und alles weiß und sogar gewusst hat, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich zum Himmel wendet, ohne was zu sagen. Alayhi salatu wasallam. Allah sagte im 144. Vers, wir sehen ja dein Gesicht sich suchend zum Himmel wenden. Subhanahu wa ta'ala. Du bist auf der Erde und über dir sind 7 Himmel und Allah weiß, wie groß die Himmel sind. Und Allah azza wa jalla sieht diesen kleinen Menschen. Ich meine, wir wundern uns schon über einen Adler, dass er aus Kilometer Höhe einen Wurm auf dem Boden entdecken kann und sehen kann. Und Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala sieht alles. Und er sah auch unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er sich suchend gen Himmel gewendet hat. Nun wollen wir dir ganz gewiss eine Gebetsrichtung Qibla zuweisen, mit der du zufrieden bist. Und das ist eine Karama für unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil wer ist ein Mensch überhaupt? Auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer ist er, dass Allah azza wa jall etwas von seiner Religion verändert für ihn? Und die Antwort lautet, offensichtlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine sehr hohe Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. So wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte, al-Masjid al-Haram. Und wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, die Juden, die Christen, wissen sehr wohl, dass dies die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Subhanallah. Sie wissen sehr wohl, dass dies die Wahrheit von ihm hat. Genauso wie Allah gewusst hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam da unten auf der Erde schaut, weil er sich wünscht, dass die Qibla geändert wird. Eine Sache, die hat er gesehen und auch in seinem Herzen gesehen. Genauso hat Allah subhanahu wa ta'ala auch gewusst und gesehen, dass diese Menschen dort damals gewusst haben, dass das die Wahrheit ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Das erste Gebet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Richtung der Kaaba verrichtet hat, ist Salat al-Dhuhr, das Mittagsgebet bei dem Stamm von Banu Salama, als er dort gerade war. Und das erste Gebet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Al-Masjid al-Nabawi verrichtet hat, in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war das Asr-Gebet, das Nachmittagsgebet. Und dann gibt es die berühmte Erzählung bei Bukhari und bei Muslim überliefert von Abdullah ibn Umar, dass die Leute von Quba, die Ortschaft von Quba ist heutzutage Teil von Medina. Aber dort war die erste Moschee im Islam überhaupt. Und die ist also bis jetzt noch da, Alhamdulillah. Und die hat auch eine besondere Stellung in unseren Herzen. Und auch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Masjid von Quba, die Leute haben dort gerade Salatul Fajr verrichtet, als jemand reinkam und sagte, Inna an-Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam unzila alaihi al-laylata Qur'an wa umira an yastaqbila al-qibla. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Mann kam rein und die Leute beteten gerade in Richtung, stellt euch vor, so in Richtung Jerusalem. Dann sagte er, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat letzte Nacht eine Offenbarung bekommen und ihm ist auferlegt worden, sich in Richtung Kaaba zu wenden. Und die Menschen waren im Gebet und im Gebet haben sie sich alle gedreht, um 180 Grad. Der Imam nach vorne und die anderen hingereiht, auch ebenfalls sich gedreht und sie haben ihr Gebet weiter verrichtet und ihr Gebet war gültig. Das ist auch ein großer Nutzen für die Fuqaha, natürlich diese Begebenheit, weil aus diesem Hadith lernen wir, dass wenn man sich bewegt, auch wenn es viele Bewegungen sind, aber sie sind zum Nutzen des Gebetes, damit das Gebet gültig bleibt, dann sind solche Bewegungen zweifellos erlaubt. Das heißt also, offensichtlich hat die Nachricht der Leute von Quba sie erst spät erreicht, und zwar erst am darauf folgenden Tag zum Morgengebet. Denn die Nachricht verbreitet sich langsam, ja, nicht wie heutzutage. Und das war für die Juden etwas ganz Schlimmes. Und sie wurden zornig. Und sie haben dann angefangen zu behaupten, ja, jetzt guckt mal, was er macht mit seiner Religion. Er verlässt die Religion der Propheten vor ihm. Aber das ist natürlich Quatsch, weil die Religion der Propheten vor ihm war der Islam. Und zweitens haben die Propheten in Wirklichkeit, wie von der Zeit von Adam und Ismail und Ibrahim, die alle haben in Richtung Kaaba gebetet und nicht im Beit al-Maqdis. Ibrahim hat sie ja gebaut. Was hat er sie denn gebaut? Und Allah Azza wa Jalla hat ja, wie gesagt, in dieser Ayah ganz klar gesagt, dass sie sehr wohl wissen, dass das die Wahrheit ist. Und A'udhu Billah, sie haben trotzdem Kufr begangen. Und ihr wisst ja, eine Bedeutung von Kufr, Kafara bedeutet überdecken. Kafara bedeutet überdecken. Das heißt, die Juden, sie wussten, dass es die Wahrheit ist, aber sie haben sie verdeckt. Und die Gelehrten von ihnen haben das den Leuten durch nicht gesagt. Sie haben einfach die Wahrheit, die sie in ihren Büchern haben, zugedeckt, niemandem davon erzählt und den Menschen und die Menschen leider angelogen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt etwas sehr Schönes in der gleichen Sura, da gibt es viele Ayat darüber, weil das war ein weltbewegendes Ereignis. Allah sagte im 177. Vers etwas, als hätten die Juden gesagt, guckt mal, er wendet sich jetzt von unserer Qibla ab, jetzt ist er eindeutig auf dem falschen Weg. Allah sagt jetzt sinngemäß, Leute, es geht nicht darum, in welche Richtung man betet, sondern es geht darum, ob man das ausführt, was ich ihm befohlen habe. Allah sagt sinngemäß, wenn ich sage, ihr sollt euch in Richtung Qibla wenden, dann wendet euch in Qibla. Wenn ich euch sage, wendet euch in Richtung Westen, dann in Westen. Wenn Osten, dann Osten. Es geht also nicht um die Richtung an sich, sondern es geht darum, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht. Und deswegen sagt Allah azza wa jall, im 177. Vers, in Surah Al-Baqarah, nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Osten ist nach manchen Tafsir-Gelehrten ein Hinweis darauf, Gebetrichtung der Christen. Weil die Christen prinzipiell beten einfach Richtung Osten, deren Qibla. Güte ist also nicht das, sondern Güte ist vielmehr, dass man an Allah glaubt, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher, die Propheten und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, hergibt und der Verwandtschaft etwas gibt und den Weisen und den Armen, dem Sohn des Weges, den Bettlern und auch Geld hergibt für den Loskauf von Sklaven, das Gebet verrichtet die Abgabe entrichtet, die Verpflichtungen einzuhalten, wenn man eine eingegangen ist, standhaft bleiben in Not und Leid und in Kriegszeiten. Das sind diejenigen, die wahrhaftig sind. Und das sind diejenigen, die gottesfürchtig sind. Insofern, der Islam besteht nicht daraus, ob du nur in eine Richtung betest. Und der Islam besteht auch nicht nur aus dem Gebet, sondern der Islam besteht aus vielen Dingen. Und wie ihr gemerkt habt, das Gebet ist am Ende erwähnt worden. Und Allah Azza wa Jal sagte ebenfalls, auch in Bezug auf die Qibla, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. Die Toren unter den Menschen werden sagen, was hat sie von der Gebetsrichtung, die sie bisher einhielten, abgebracht? Die Toren sind in diesem Fall gemeint die Juden damals, die Heuchler und die schwachen Gläubigen. Die Christen weniger, weil die Christen waren nicht präsent in Medina, sondern die Christen waren eher im Süden. Haben wir ja gehört in der Sira. Die Toren, das sind die schwachsinnigen Menschen. Ein Schwachsinniger ist jemand, der seinen Verstand nicht benutzt. Der Verstand auf Arabisch bedeutet Aql. Und eine der Bedeutungen oder einer der Namen von Aql ist Al-Hijr. Und Al-Hijr bedeutet Al-Man'a. Und Al-Man'a heißt abhalten von etwas. Man'a heißt etwas verbieten oder abhalten. Und der Verstand bedeutet also Hijr. Warum? Weil er dich, wenn du ihn benutzt und wenn du gesund im Kopf bist, dann hält er dich von Dingen ab, die dir schaden können. Sowohl in diesem Leben hält dein Verstand dich von Dingen ab, sodass die Menschen sich nicht lustig machen über dich, als auch im nächsten Leben. Der Verstand hält dich davor zurück, Sünden zu begehen, die du in deinem Leben lang nach dem Leben dann bereuen wirst. Jemand, der seinen Aql nicht benutzt, ist ein Safih. Weil in diesem Fall ist es eine Person, die nicht verstanden hat, dass es nicht darum geht, um die Gebetsrichtung. Denn guck mal, wenn du auf der Reise bist und du bist im Auto oder du bist auf deinem Reittier oder wo auch immer und du bist auf der Reise, dann die Gelehrten sagen, du brauchst nicht in Richtung Qibla beten. Ja, subhanallah. Das heißt, wenn es Fard ist, du musst nicht in Qibla beten. Und bei Nafila nicht. Warum? Antwort lautet, weil der Prophet es gemacht hat. Als Anas ibn Sirin, rahimahullah, gesehen hat, dass Anas ibn Malik von einer Reise kam, da hat er ihn von Weitem gesehen, dass er auf seinem Reittier betet, aber nicht nur Richtung Qibla, andere Richtung. Natürlich, er betet in die Richtung, wie sein Esel läuft. Ja, logischerweise kann nicht andere Richtung. So, dann hat er zu ihm gesagt, ich habe gesehen, dass du gerade eben auf deinem Esel gebetet hast, aber in eine andere Richtung als die Qibla. Dann sagte er, laula anni ra'aytu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Hätte ich nicht gesehen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam das gemacht hat, hätte ich es auch nicht gemacht. Der Hadith ist eben bei Bukhari und bei Muslim. Insofern zeigt es uns, Allah azzawajal macht, was er will. Bei Nafila auf der Reise. Nafila auf der Reise brauchst du nicht, wenn du auf dem Reittier bist oder auf dem Gefährt bist. Und bei Fard, du musst absteigen Richtung Qibla. Warum? Subhanallah. Bei Ibadat gibt es kein Warum. Sondern bei Ibadat heißt es, wir hören und wir gehorchen. Al-Quran al-Karim, liebe Geschwister, hat uns klar gemacht, dass, ich habe die Eier gar nicht vorgelesen, die Toren unter den Menschen werden sagen, was hat sie von der Gebetsrichtung, die sie bisher einhielten, abgebracht? Sag, Allah gehört der Osten und der Westen. Er leitet, wen er will, auf einen geraden Weg. Allah Azza wa Jal hat klipp und klar gemacht, dass dieses Ereignis, und wir sind dann, inshallah, machen wir dann auch Schluss, inshallah, dass dieses Ereignis, liebe Geschwister, ein Ereignis war, das weltbewegend ist, das eine unglaublich große Prüfung für die Muslime in erster Linie gewesen ist, aber auch für die anderen Menschen, denn man hofft ja, dass sie den Islam annehmen und nicht vom Islam weiter Abstand nehmen. Deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, also nach Jerusalem, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer sich auf den Fersen umkehrt. Subhanallah. Allah Azza wa Jal hat das nur als Prüfung gemacht, um zu sehen, wer sagt, wir hören und gehorchen und wer wendet sich ab. Und so der gläubige Mensch wird immer zufrieden sein und wird es immer leicht haben, wenn er einfach sagt, okay, der Prophet hat das gesagt, Sam'an wa ta'a. Ich akzeptiere das, wir hören und gehorchen. Fertig. Und Allah hat das gesagt, fertig, es gibt keine Diskussion. Sogar, lieber Bruder, versuch mal, wenn du mit jemand anders diskutierst. Und der andere, du weißt, er hat Unrecht. Aber es bringt nichts zu diskutieren. Manchmal, man weiß, es bringt nichts zu diskutieren. Und der andere, stellt euch mal vor, er erwähnt eine Aya aus dem Koran. Und diese Aya, auch wenn er sie falsch verstanden hat, aber wie gesagt, unter der Bedingung, es bringt in diesem Fall nichts zu diskutieren. Und die Aya, die er erwähnt, oder den Hadith, den er erwähnt, den kann man tatsächlich als Beweis verstehen für das, was er gesagt hat. Also gegen deine Meinung. Versuch in diesem Moment einfach mal nichts zu sagen. Einfach aus Respekt vor Allah subhanahu wa ta'ala und vor dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht zu diskutieren. Ja? Damit du dem anderen Menschen auch beibringst, wenn Allah gesprochen hat, gibt es kein Sprechen mehr. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas entschieden hat, gibt es nichts mehr. Allah sagte, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Weder einem gläubigen Mann noch einer gläubigen Frau steht es zu, wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, dass sie hierin eine Entscheidung haben, dass sie hierin die Wahl haben. Die Wahl heißt gemeint hier, ob sie es machen oder ob sie es nicht machen. Das heißt, Allah sagte, das war nur, um zu sehen, wer folgt dem Gesandten, nachdem wir ihm sagen, ab jetzt in Richtung Kaaba beten. Und wer macht auf den Fersen Umkehr. Und deswegen, wa'ayadu billah, manche Menschen, die schwach im Glauben waren, die sind abgefallen vom Islam. Und deswegen darf kein Mensch denken, nur weil er Muslim ist und weil er betet, ja, und weil er an den Propheten glaubt, dass jede Prüfung, die kommt, ist für ihn kein Problem. Jede Fitna, die kommt, er kann sie bestehen. Nein. Sondern es gibt Prüfungen, Allahu a'lam, wie du dich entscheiden wirst. Es gibt Prüfungen, kann sein, du verkaufst deine Religion für ein paar Euro, für eine Arbeit, die du annimmst, verkaufst du deine Religion. Kann sein für eine Frau, kann sein, die größte Fitna, die es überhaupt gibt auf der Welt, sind die Frauen, wie der Prophet a.s.w. uns mitgeteilt hat. Und die größte Fitna überhaupt steht noch bevor, Fitna von Al-Masih al-Dajjal. Deswegen, liebe Geschwister, darf sich kein Mensch sicher fühlen und sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslim und ich werde auch als Muslim sterben. Allahu a'lam, kein Mensch weiß, in welchem Zustand er sterben wird. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal in derselben Aya, und es ist wahrlich schwer, schwer, und wenn Allah sagt, die Prüfung war schwer, dann war sie wirklich schwer. Und es ist wahrlich schwer, außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Insofern bitten wir Allah Azza wa Jal recht leiten. Deswegen sagen wir immer im Salat, ihdina as-sirat al-mustaqim, weil wir Allahs Rechtleitung und Führung in jedem Moment und in jedem Wort brauchen, dass wir aussprechen, dass wir nichts Falsches sagen. Aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Manche Menschen hatten sogar Angst bei dieser Art Prüfung, dass ihre Gebete, die sie verrichtet hatten, dass sie ungültig sind, weil sie sie in Richtung Quds gebetet haben. Obwohl sie das für Allah gemacht haben. Trotzdem hatten sie Angst. Und Allah Azza hat sie beruhigt, hat zu ihnen gesagt, dass ihr Glaube wird nicht verloren gehen. Und der Glaube, der Iman in dieser Aya ist As-Salah. Und deswegen wissen wir, dass die Ansicht der allermeisten Salaf, dass die Taten Teil des Iman sind, weil Allah Azza wa Jalla das hier im Koran so beschrieben hat. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns segnet und dass er uns festigt im Iman. Und dass er uns stärkt und dass er uns mehr Wissen gibt und dass wir aus der Sira lernen und profitieren und die in unsere Tat umsetzen. Denn er ist derjenige, der zu ihm stand ist und ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.